Choi Yong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der PDAK und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK, besichtigte das Traktor im Werk Humsong. Beim Rundgang durch das Werk ermutigte er die Arbeiter, die sich energisch dafür einsetzen, den neuen 80 PS Traktor in Serien zu produzieren, und betonte dabei, dass sich die jungen Leute bei der Produktion an die Spitze stellen sollen.